Kommt, Kollegen. Wir gehen in das Restaurant da drüben. Vielleicht hat dort jemand etwas beobachtet, was uns weiterhilft. Die drei Detektive fanden das Haus auf Anhieb. Am nächsten Tag war Ted noch immer nicht aufgetaucht. Premiere im Zirkus Valentino erlebt. Freitagabend. Wenn wir nach 8 Uhr abends noch unterwegs sind, brauchen wir aber die Erlaubnis von unserer Direktorin. Ach, dann mach dir mal keine Sorgen, Jenny. Was sollte sie denn dagegen haben? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Genau. Nicht, Hilda, aber... Naja, Frau Theobald ist gerade ein bisschen sauer auf mich. Das Neueste vom Tage. Alles mein Lieber, was kommt denn da? Seht euch mal das witzige Auto da an. Ein paar haben mir nicht gespart. Seid ihr verrückt? Ja, aber die könnten ruhig einen größeren Bogen um uns machen. Mag ihr den Hühn? Der wollte uns in die Fresskörbe gucken. Wir gehen nichts auf. Doch wirklich nicht wahr. Was waren das für Leute? Totale Spinner. Muss aber schon toll sein, mit so einem Ding in den Silon zu kommen. Ja, das finde ich auch. Es sind bestimmt irgendwelche Popper. Siehst du einen Popper liegen? Blas ihn auf und lass ihn fliegen. Hör auf mit deinen komischen Sprüchen, Peter. Hilf Ken lieber, die Getränke zum Wasser zu tragen. Ein großes Loch haben wir schon gebuddelt. Haben wir denn keine Kühltaschen? Doch, haben wir. Aber nicht genug. Komm schon, fass mit an. Oder können wir die Flaschen irgendwo anders unterbringen? Wen meinst du mit Flaschen? Setz mal lieber deine Intelligenz beim Transport der Cola-Kisten ein, Peter. Also gut, wenn es sein muss. Los, Peter, sei nicht so faul. Ethel, die Handschellen bitte. Verstanden, sofort.